Guten Abend, das waren Lars und Peter aus Schweden. Wir sind aus Holland. Ellie und Rickert, das ist Ellie. Und das ist Rickert. Danke. Wir sind verheiratet, sehr glücklich. Aber das größte Glück ist gekommen, wenn wir Jesus Christus begegnet haben. Denn er ist das Leben. Und wir singen davon in ein Lied, das heißt: Alle deine Haare sind gezählt. Es ging ein Mann auf dem Wege, ich kam entgegen, ihr sagt, sieh an die Lilien auf dem Feld. Warum machst du dir Sorgen, was du wirst essen morgen und ob du Kleider hast und Geld? Komm mit mir, mein Kind, damit den Schatz du findest, der alles in den Schatten stellt. Gib dem Vater deines Lebens Last, er weiß, was du nötig hast, und selbst deine Haare sind gezählt. Es ging ein Mann durch die Felder, weißt du, was er erzählte? Sieh an die Vöglein in der Luft. Sie haben keine Arbeit, doch gibt ihr Vater allzeit genügend Saat, genügend Frucht. Doch ich sag, such erst sein Königreich und die Gerechtigkeit, und er schenkt alles, was dir fehlt. Sei nicht bange, dein Kreuz zu tragen, denn er kennt deine Fragen selbst. Deine Haare sind gezählt. Es geht ein Mann auf dem Wege, ich höre ihn reden von dem Leben mit Gott in Einigkeit. Er sagt, gib alles mir, ich bin die enge Tür, ich bin der Weg, den Gott dich führt. Komm durch die enge Pforte und hör auf Gottes Worte, wie ein Kind Gottes sich verhält. Und mach dir nie mehr Sorgen, du bist bei mir geborgen, selbst deine Haare sind gezählt. Gottes Worte, wie ein Kind Gottes sich verhält. Und mach dir nie mehr Sorgen, du bist bei mir geborgen, selbst deine Haare sind gezählt. Dankeschön.